Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 32. öffentlichen und nicht öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses. Heute ob wie hier in der Stadtvertretung von Schwerin oder in den anderen Kreistagen von Mecklenburg-Vorpommern, auch auf kommunaler Ebene spielt die Flüchtlings- und Migrationspolitik eine wichtige Rolle. Schließlich müssen die Landkreise und Kommunen die Folgen der Bundes- und Landespolitik tragen. Unterkünfte, Kita, Schulplätze, Integrationsangebote für die Asylbewerber und die anerkannten Flüchtlinge. Doch darauf könne man die Arbeit der aktuell 22 AfD-Kommunalpolitiker nicht reduzieren, sagt live Erik Holm. Er ist Vorsitzender des Landesverbandes und AfD-Spitzenkandidat für die bevorstehende Landtagswahl. Da gibt es zum Beispiel das Thema Unternehmergewerbesteuer. Kann man das umwandeln in einen Zuschlag zur Einkommensteuer auf Gemeindeebene? Ist für Unternehmen viel interessanter. Oder Thema Bildungspolitik, Schulen, Kindergärten werden hier und da zugemacht. Gibt es da nicht andere Möglichkeiten auf kommunaler Ebene? Thema Kriminalität, beispielsweise in den östlichen Landesteilen Grenzkriminalität. Andreas Sieber zum Beispiel widmet seit 2 Jahren seine Freizeit der unbezahlten Arbeit im Parlament des größten deutschen Landkreises. Er sitzt für die AfD im Kreistag Mecklenburgische Seenplatte und berichtet. Also wir haben ja ein umfangreiches Kommunalwahlprogramm uns auch gegeben und haben uns mit Themen wie auch mit dem unkontrollierten Windkraftausbau beschäftigt. Das ist ein Thema, dann aber natürlich auch die Transparenz für Bürger sichtbar zu machen, also was Verwaltungsvorgänge angeht. Derweil haben auch im östlichen Landkreis Vorpommern-Greifswald die 3 AfD-Kreistagsabgeordneten längst gelernt, dass Kommunalpolitik besonders viel Detailkenntnis erfordert und in der Regel unspektakuläre Kernerarbeit bedeutet. Doch vor 2 Jahren ging von dort aus ein Paukenschlag durch Mecklenburg-Vorpommern. Die ebenfalls im Kreistag Vorpommern-Greifswald vertretene NPD hatte für 2 ihrer Anträge die Zustimmung der AfD-Abgeordneten erhalten. Zum einen ging es gegen das Kirchenasyl, das eine Kirche in Wolgast seit über einem Jahr einem ausreisepflichtigen Mann aus Mali gewährt hatte. Der 2. Antrag richtete sich, Zitat, gegen die zwanghafte Zuweisung von Asylbewerbern durch das Land an den Landkreis, Zitat Ende. Richtig so fand unter anderem Dr. Günther Jess von der AfD und stimmte zu. Diesen Tabubruch erklärte er im NDR-Fernsehen damals so. Wissen Sie, die NPD sitzt hinter uns und ich gucke nicht immer, wie sie abstimmen. Das heißt, wir stimmen so ab, wie wir es für richtig halten und orientieren uns nicht nach der NPD. Ich denke sachorientiert. Wenn ein vernünftiger Antrag von einem politischen Gegner kommt, egal ob von links, von der CDU, von der SPD oder von der NPD oder von den Grünen, dann stimme ich diesem Antrag zu. Das sage ich Ihnen ganz offen. Die öffentlichen Reaktionen eindeutig. Wir waren erschrocken und entsetzt darüber, sagte damals der CDU-Kreistagsabgeordnete Axel Hochschild. Wer sich nicht klar und deutlich von der NPD abgrenzt, mit dem haben wir nichts am Hut und mit dem werden wir auch nicht zusammenarbeiten. Ganz eindeutig und ganz klar. Im Kreistag von Ludwigslust-Parchim treffen 2 AfD-Vertreter auf 3 von der NPD. Sie hätten noch nie einem NPD-Antrag zugestimmt, sagt Thomas de Jesus Fernandes. Es werde auch künftig keine Absprachen und Kooperationen geben. Allerdings gehöre zu seiner Kreistagstätigkeit auch, der NPD nicht mit Ignoranz zu begegnen, sagt er. Wir kennen das aus dem Kreistag, dass die NPD gezielt ihre Anträge so formuliert, um uns ein Stöckchen hinzuhalten. Nicht, um da irgendetwas durchzukriegen, sondern einfach zu gucken, was geht. Weil sie sehen ja, wie gesagt, auch ihre Fälle wegschwimmen. Und wir haben es im Kreistag bisher so gemacht, dass wir das argumentativ immer zerlegen konnten, anstatt wie die anderen Parteien nicht auf dieses Thema einzugehen und nur irgendeine Rede zu halten. Und sonst? Für einen Fraktionsstatus reichte es im Kreistag von Ludwigslust-Parchim nicht, folglich auch nicht für die Mitgliedschaft der beiden AfD-Abgeordneten in einem der vorentscheidenden Fachausschüsse. Doch Fernandes will nicht die Hände in den Schoß legen. Sein Fachbereich ist nach eigener Auskunft die Sozialpolitik. Dort liege das meiste Geld und dort werde nach seinen Worten am meisten verschoben. Die Linke hänge in der Volkssolidarität, die SPD in der Arbeiterwohlfahrt und man schiebe sich Aufträge und Mittel zu, statt das Geld in Bildung und Kindergärten zu stecken, beklagt Fernandes. Er will den Etablierten auf die Finger schauen, auch in anderen Bereichen. Gerade mit Blick auf die Landtagswahl würden die Parteien doch Steuergelder für neue Versorgungsposten missbrauchen, sagt er. Bestes Beispiel ist die Rekommunalisierung der Müllabfuhr jetzt hier im Landkreis, die gut funktioniert hat, wo man eine Ausschreibung gemacht hat mit 9 Positionen, wo der Anbieter zwangsläufig teurer werden musste, weil die Ausschreibung das so beinhaltet hat. Und da geht es jetzt aber zum Beispiel dem Landrat nur darum, wieder eine neue Verwaltungsbehörde für diesen kleinen Bereich Müll dort ins Leben zu rufen, um natürlich Posten zu schaffen für seine Parteigänger. In diesem Fall geht es um die SPD, die schon vor Monaten damit rechnen musste, dass die Alternative für Deutschland zur Landtagswahl stark werden und die eigene Partei Verluste einfahren würde. Was tun mit jenen heimischen SPD-Landtagsabgeordneten, die die Wiederwahl nicht schaffen? Thomas de Jesus Fernandes ist überzeugt. Die wollen die wahrscheinlich unterbringen. Und das geht aber schon eine ganze Weile so. Und dem muss man Riegel vorschieben. Viel herausgekommen ist bei Fernandes Kampf gegen Intransparenz und Korruption bislang nicht. Jedenfalls nicht, was er öffentlich beweisen und vertreten könnte. Derweil konzentriert er sich auf die nächste Ebene parlamentarischer Arbeit als Abgeordneter im Schweriner Landtag.